Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm mit deinem Feuer der Reinigung. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Da ist Erfrischung, da ist ein frisches Wehen des Heiligen Geistes, da ist Erfrischung, Erfrischung ist da, Erfrischung ist da, Erfrischung ist da, Erfrischung, Erfrischung. Erfrischung. Lass dich einfach erfrischen, lass dich jetzt einweichen und baden und abbrausen. Es ist ein Bad der Erfrischung da für dich, speziell für dich. Bist du bereit hineinzuspringen in diese Erfrischung? Bist du bereit hineinzugehen? Bist du bereit? Kopfsprung oder wie auch immer, spring hinein, spring hinein. Spring hinein! Da ist eine Quelle, das sind Ströme lebendigen Wassers, die aus deinem Leib hervorquillen. Sie wollen hervorpressen, die Ströme lebendigen Wassers. Die Ströme lebendigen Wassers, sie wollen hervorströmen. Die wollen raus, die wollen raus, die wollen raus. Lass diese Ströme fließen, lass sie fließen zu deinem Nachbarn, zum Lobpreisteam. zu den Ordnern. Lass es strömen. Lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Es fließt vom Thron, vom Thron, vom Thron. Das hat er von denen gesagt, auf die der Heilige Geist kommen sollte und die an Jesus glauben. Gibt solche hier? Gibt solche hier, ja? Gibt solche hier? Da kommen Ströme lebendigen Wassers heraus aus deinem Inneren. Weißt du, das sind die wahren erneuerbaren Energien. Weißt du, das sind die wahren erneuerbaren Energien, die da rauskommen. Weil die erneuern sich ständig. Da kommt ständig ein frischer Quell. Da kommen keine fossilen Sachen raus. Keine Fossilien aus dir. Hör mal, keine Fossilien aus dir. Da kommen erneuerbare, frische Energien raus. Ja, lass fließen, fließen! Da liegt viel Erfrischung in der Luft. Viel Erfrischung. Aber ich glaube, wir sollten noch eine Sache tun. Ich habe Menschen gesehen hier unter uns und auch im Livestream, und ich glaube, es sind nicht wenige, die führen so, die sind mit Zählen beschäftigt, ja? Ja, die zählen mal an den Fingern ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und dann haben sie nicht mehr genug Finger und dann werden Listen für, weißt du, Listen. Listen, was du falsch gemacht hast. Listen, was andere an dir falsch gemacht haben. Ja, listen, was die Gemeinde falsch gemacht hat. Listen, was der Leib Christi falsch macht. Und ich sag dir, Gott hat zu mir gesagt, die Listen sind gestrichen. Hör auf zu zählen. Ja, hör auf zu zählen. Wirklich, und ich glaube, Gott meint das sehr ernst. Hör auf zu zählen. Dieses Zählen macht dein Leben krank. Dieses Zählen. Oh, dieses Zählen muss aufhören. Ja, und ich spreche Bekenntnis mit euch, wenn ihr wollt. Wenn du das auch so empfindest, dann sprich mir nach, wenn dich es betrifft. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für Jesus. Jesus, und ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist und dein kostbares Blut vergossen hast. Für mich, weil ich es wert bin, hast du gesagt. Und ich glaube es. Herr, und es tut mir leid, dass ich diese Listen geführt habe. Ich streiche das ab heute. Ich zerreiß diese Listen. Ich verbrenne diese Listen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich danke dir, Vater, dass du mich befreist. Frei. Frei, frei, frei. Du hast mich frei gemacht. Du hast mich frei gemacht. Oh, frei, frei, frei. Du hast mich frei gemacht am Kreuz von Golgatha. Oh, ich bin frei, frei, frei. Du hast mich frei gemacht am Kreuz von Golgatha. Oh, frei, frei, frei. Du hast mich frei gemacht am Kreuz von Golgatha. Ich rufe. rufe Freiheit aus, ich rufe Freiheit aus, ich rufe Freiheit aus, ich rufe Freiheit aus, ich rufe Freiheit aus, ich rufe Freiheit aus, du bist Herr, du bist meine Freiheit. Jesus, du bist meine Freiheit, er ist unsere Freiheit. Jesus, du bist meine Freiheit. Oh Jesus, du bist meine Freiheit. Oh Jesus, du bist meine Freiheit. Jesus, du bist meine Freiheit. Und da kommt Erfrischung. Und da, die Herzen gehen auf, die Herzen gehen auf. Weißt du, die Herzen gehen auf. Dein Herz öffnet sich. Und jeder Geist von Schwermut verlässt den Raum. Jeder Kritikgeist verlässt den Raum. Jeder anklagende Geist verlässt jetzt den Raum. Ja. Jede Minderwertigkeit verlässt den Raum. Alles Verurteilen lässt den Raum. Verlässt den Raum. Und wir bekennen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Ja. Wir weigern uns, das noch in unseren Sinn zu lassen. Vater, ich danke dir, dass du unseren Geist gefüllt hast, dass wir voll sind von dieser Frische, dass wir voll sind von dieser Freude, dass wir voll sind mit deinem Wort. Oh, dass wir voll sind. Dass wir voll sind mit deinem guten Leben, mit deinem ewigen Leben. Sag mal, ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Und ich werde noch voller. Voller. Oh, voll die Völler. Ich mit deinem Leben, Jesus. Ich bin voll mit deinem Leben, Jesus. Voll mit deinem Leben, Jesus. Voll mit deinem Leben, Jesus. Ich bin voll mit deinem Leben, Jesus. Voll mit deinem Leben, Jesus. Ich bin voll mit deinem Leben, Jesus. Ich bin voll. Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben im Überfluss, du bist das Leben im Überfluss, du bist das Leben im Überfluss, du bist das Leben im Überfluss, du bist das Leben im Überfluss. Du bist die Liebe im Überfluss. Du bist die Liebe im Überfluss. Ich bin geborgen in dir. Ich bin geborgen in dir. Sing es. Ich bin geborgen in dir. Ich bin geborgen in dir. Ich bin geborgen in dir. Ich bin geborgen in dir, völlig geborgen in dir, völlig geborgen in dir. Hm. Vater, ich danke dir, dass auch jeder Unglaube den Raum verlässt und jeder Zweifel den Raum verlässt. Vater, wir sind Gläubige, Herr, wir sind Gläubige, wir sind Gläubige und wir stehen auf dein Wort, Herr, wir stehen auf dein Wort. Herr, wir stehen auf deinem Wort. Wir stehen auf deinem Evangelium. Und der Leib Christi hat den Sieg. Und die Pforten der Hölle werden ihn nicht überwinden. Da ist Sieg in der Luft. Da ist Sieg in der Luft. spezielles Wort für euch am Livestream. Der Geist Gottes ist auch in eurem Wohnzimmer oder in eurem Schlafzimmer, in eurem Haus, da wo ihr seid. Ja, er ist jetzt mächtig da und erfüllt dich mächtig. Ja, du bist nicht abgeschnitten von uns, weißt du? Du gehörst da hier mit rein. Du gehörst mit dazu. Du bist verbunden mit uns. Du bist ein Liebling des Vaters, okay? Wir sind alle Lieblinge des Vaters. Lieblinge des Vaters. Da gibt es ein MP3-Set am Büchertisch. Lieblinge des Vaters. Ziehst du rein, ja? Amen. Jetzt gehen wir auf den Platz und hören unseren wunderbaren Pastor. Halleluja. Wow. Bin ich drauf? Ja, okay. Halleluja. Oh, es ist schön, hier zu sein. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, bist du nicht froh, dass du hier bist heute Morgen? Einfach gut in der Gegenwart Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Ich möchte noch ganz besonders danken für alle eure Gebete. Letzten Sonntagabend und Montag waren wir ja in Paris. Thierry Kopp war auch dabei, Halleluja, der heute Morgen auch hier ist. Er hat auch gepredigt. Und wir haben ein paar Fotos auch. Thierry hat mich auch übersetzt, Halleluja, vielen Dank Thierry nochmal. Wir haben ein paar Fotos, genau hier. Paris war wirklich eine starke Konferenz, über 1000 Leute waren da. Es war echt eine starke Sache, Halleluja. Wow, das war eine coole Lightshow auf jeden Fall. Praise den Herrn. Genau, okay. Halleluja. Haben wir noch was? Also, super. Also, vielen Dank für eure Gebete. Gott hat was vor in Europa. Gott hat Erweckung für Europa. Amen. Gott gießt seinen Geist aus in Europa. Halleluja. Gott gießt sein. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott gießt seinen Geist aus in deinem Leben. Halleluja. Ich möchte noch was Wichtiges erzählen. Und zwar hängt im Schaukasten einer Gemeinde hängt folgende Ankündigung. Das Thema der morgigen Abendveranstaltung heißt, die Hölle, was ist das? Wenn Sie früher kommen, können Sie bei der Probe unseres Chors dabei sein. Oder andere Schaukastenankündigung habe ich auch noch gefunden. Im Schaukasten hängt folgende Ankündigung. Mittwoch 19 Uhr Vortrag im Gemeindesaal von Professor Schwefel. Thema geht hin, ihr Verdammten, in das ewige Feuer. Eintritt frei. Okay, soll ich noch einen? Seid noch nicht so überzeugt. Na, okay, dann lassen wir es. Okay, ihr Lieben, oder vielleicht doch noch einen, okay? Das schaut mich so, jetzt schaut er mich so traurig an, also jetzt muss ich noch einen erzählen. Okay, also, stolz erzählt Roland seinem Vater, Roland, das war noch nicht der Witz, der Herr Pfarrer wäre heute beinahe Opfer eines ganz bösen Streichs geworden, wenn ich es nicht verhindert hätte. Wie konntest du ihm denn aus der Patsche helfen? Ja, ich habe bemerkt, dass die Jungen ihm einen Reißnagel auf den Stuhl gelegt haben, erklärt der Junge. Und in dem Moment, als er sich drauf setzen wollte, konnte ich den Stuhl gerade noch rechtzeitig wegziehen. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Vater, wir danken dir, Herr, für dein wunderbares Wort, Herr, das du uns heute Morgen verkünden möchtest. Herr, wir danken dir, Herr, dass die Freude an dir unsere Stärke ist, Herr. Herr, unsere Grundenergie ist, Herr, die alles durchdringt, Herr, in unserem Leben als Christ, Herr. Herr, weil wir diesen Eckstein, diesen sicheren Fundamentstein in unserem Leben haben. Halleluja, über den ich heute sprechen möchte. Und dieser Fundamentstein heißt, Gott ist gut. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Sag mal zu deinem anderen Nachbarn, der Vater ist gut. Amen. Unser Gott hat sich als Vater offenbart und er ist gut. Halleluja. Das ist manchmal so eine abgedroschene Floskel, die wir so als Christen so sagen, ja, Gott ist gut und so weiter. Aber weißt du, ich glaube tatsächlich, Bill Johnson hat es mal gesagt, er hat gesagt, Gott ist gut, das ist der Eckstein aller Theologie. Und ich sag mal so, wenn es der Eckstein aller Theologie ist, wo sicher einiges dafür spricht, dann ist es definitiv der Eckstein für unser christliches Leben, für unser Leben als Christ. Gott ist gut. Amen. Der Vater ist gut. Sag mal zu deinem Nachbarn noch einmal, Gott ist gut. Und dann, weißt du, es gibt ja diese Tradition, dass man zu jemandem sagt, Gott ist gut, und dann ist die Antwort alle Zeit. Also probieren wir das mal. Sag mal nochmal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Und dann sagt er, alle Zeit. Und dann sagst du zu ihm, und alle Zeit. Und dann sagt der andere, Gott ist gut. Amen. Okay. Ich möchte anfangen heute Morgen mit Psalm 100. Einfach der komplette Psalm 100. Keine Angst, es ist nicht Psalm 119, also dauert es nicht ganz so lang. Halleluja, Psalm 100 hat nur 5 Verse. Da heißt es, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Und jetzt kommt's. Bisher war dieser Lobpreis, war diese Danksagung, war diese Aufforderung, Gott zu loben und zu preisen. Und jetzt kommt die Begründung. Denn gut ist der Herr. Amen. Denn gut ist der Herr und seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Mit anderen Worten, der Grund für unseren Lobpreis, der Grund für unsere Danksagung, der Grund für unseren Jubel ist oder sollte sein die Tatsache, dass wir tief in unserer Seele verankert haben, dass Gott gut ist. Amen. Halleluja. Gott ist gut und er ist nur gut. Amen. Immer. Das heißt hier, seine Gnade ist ewig, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Deswegen, Gott ist gut alle Zeit. Amen. Ich glaube, ihr Lieben, ich glaube, dass Gott auch seinen Geist der Vaterliebe so stark ausgießt in unserer Mitte, auch deswegen, weil er diesen Grundstein, diesen Fundamentstein, weißt du, nicht nur ein Wissen, weißt du, es ist ja schön, wenn du weißt, Gott ist gut, theologisch alles klar, hast du alles drauf und so weiter, kannst du auch bekennen, jederzeit, deinem Nachbarn, Gott ist gut, alle Zeit und alle Zeit, Gott ist gut, super, Halleluja. Aber weißt du, es geht nicht darum, dass du es in deinem Kopf weißt, oder das ist erst der Anfang, dass du es in deinem Kopf weißt, sondern es geht darum, dass dieser Eckstein, dass dieser Grundstein, ich sag mal lieber Grundstein, weil Eckstein ist es eigentlich Jesus als Person, also dieser Grundstein, dieser Fundamentstein, tief in deine Seele, tief in dein Bewusstsein, tief in dein Denken, tief in dein Fühlen, tief in dein Wollen, eingraviert ist, sodass wenn du nachts aufwachst und jemand erzählt dir irgendwas, ist deine erste Reaktion, Gott ist gut. Amen. Halleluja. Also Gott ist gut, wenn du gute Dinge in deinem Leben erlebst. Amen. Dann ist Gott gut. Halleluja. Und wir sollten ihm danken und wir sollten ihn preisen und wir sollten es auch nicht vergessen, ihm zu danken für all das Gute, was er uns geschenkt hat. Amen. Angefangen mit unserer Erlösung. Dass du heute hier sitzen kannst oder stehen kannst und singen kannst. Für die Freiheit hat Christus uns befreit. Das hat Christus sein Leben gekostet. Das hat Christus den höchsten Preis gekostet. Das hat Christus das Leiden gekostet. Das hat Christus das Kreuz gekostet. Das hat Christus alles gekostet. Und darin hat er gezeigt, hey, Gott ist gut. Und wir alle haben Grund, ihm zu danken für das, was er in unserem Leben getan hat. Amen. Halleluja. Ja, komm, lass uns mal so einen richtigen Jubel. Ruf. Also, das heißt, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Oh, mit Jubel. Du bist gut, Vater. Danke für deine Erlösung. Danke für alles, was du in unserem Leben getan hast. Danke für alles, was du uns geschenkt hast. Oh, danke für Befreiung. Danke für Heilung. Danke für jedes Wunder, das du in unserem Leben getan hast. Also solltest Gott danken, immer wieder danken für die Wunder, die Gott getan hat. Dich einmal wieder erinnern an die Wunder, die Gott getan hat. Weil wer Dank opfert, heißt es Psalm 50, 23, der bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Mit anderen Worten, wenn du Gott dankst für das Wunder, das du in deinem Leben erlebt hast, dann bahnst du einen Weg für noch mehr Wunder. Amen. Manchmal sagen die Leute, ja, warum erzählt ihr so viele Zeugnisse von Wundern, was Gott alles tut und so weiter. Die Sache ist ganz einfach, wenn wir Gott die Ehre geben für das, was er tut, dann bahnen wir einen Weg dafür, dass er mehr tun kann. Amen. Wie viele wollen, dass Gott noch mehr tun kann? Halleluja. Manchmal sagen Leute, haben schon zu uns gesagt, aber Glory Life, da passieren zu viele Wunder. Ich sag dir, ich finde, es passieren noch zu wenig Wunder. Ich glaube, dass Gott noch mehr tun will. Amen. Halleluja. Gott will noch mehr tun in deinem Leben. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Weißt du, wir sollten Gott danken. Weißt du, wenn Gott dir etwas schenkt in deinem Leben, zum Beispiel, wenn Gott dir einen Ehepartner schenkt, ist doch eine... Amen. Ist doch... Das ist eine wunderbare Sache. Was, dann sollten wir ihm danken. Aber wir sollten ihm auch danken, wenn wir schon länger verheiratet sind. Sollten wir weiter danken. Amen. Nicht nur, wenn er uns schenkt, sondern auch dann noch. Halleluja. Wir sollten Gott danken, wenn er uns ein Kind schenkt. Aber wir sollten ihm auch noch danken, wenn das Kind älter wird und vielleicht mal Probleme macht. Amen. Halleluja. Danke Gott für das Gute, das er dir schenkt. Danke Gott für jeden Deal, den er dir schenkt, vielleicht bei der Arbeit, für jeden finanziellen Durchbruch, für jeden Segen, den er dir gibt, für jeden Durchbruch in deinem Arbeitsplatz, für alles, was er tut in deinem Leben. Weißt du, für die Dinge, wo du sagst, wow, das war jetzt ein Wunder, oder für die Dinge, wo du einfach sagst, wow, das war jetzt einfach ein Segen, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt wumm durch ein Wunder passiert, aber Gott hat mich gesegnet. Weißt du, überleg mal, womit Gott dich alles gesegnet hat schon. Wow, genau. Amen. Wow. Halleluja. Okay, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, dass ich dich jetzt für alles danken lassen kann, womit Gott dich gesegnet hat. Das ist die Hausaufgabe für dich, das kannst du zu Hause tun. Halleluja. Aber weißt du, wenn Gott Dinge, gute Dinge in deinem Leben tut, dann erinnere dich dran, es kommt von ihm. Jakobus 1,17 heißt es, alles Gute kommt von Gott, dem Vater des Lichts, bei dem es keinen Wechsel von Licht und Schatten gibt. Und deswegen danken wir ihm, wenn er gute Dinge in unserem Leben tut. Und deswegen proklamieren wir und freuen uns und sagen, Gott ist gut. Amen. Und jetzt sage ich dir etwas, wenn schlechte Nachrichten in deinem Leben kommen, wenn Dinge auf dich zukommen, Diagnose vom Arzt, Ansage vom Banker, Ansage vom Chef, Schwierigkeiten in der Familie, Uneinheit, Streit, was auch immer, Probleme mit den Kindern, vielleicht verzweifelte Probleme in deiner Ehe, Dinge, die kommen einfach auf dich zu. Weißt du was? Auch dann gilt der Satz, auch dann gilt die Wahrheit, auch dann gilt die Wirklichkeit, Gott ist gut. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Und es ist wichtig, dass das auch dann, weißt du, wenn der Arzt dir zum Beispiel sagt, oh, ich habe keine so gute Nachricht für Sie, weißt du, dann sollte es direkt aus unserem Herzen rauskommen, wir müssen es nicht laut sagen, aber es sollte drin sein, einfach diese Sicherheit, diese Gewissheit, und Gott ist gut. Weißt du, die schlechten Dinge kommen nicht von Gott. Amen. Und ich sage auch nicht, dass du ihm danken sollst für die schlechten Dinge. Nein, du sollst deine Autorität wahrnehmen gegen die schlechten Dinge. Jakobus sagt auch, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wir sollen nicht einfach alles nur so hinnehmen. Das ist eine falsche Theologie, die sagt, ja, okay, alles Gute kommt von Gott, aber das Schlechte kommt auch von Gott. Nein, das Schlechte kommt nicht von Gott. Aber auch wenn etwas Schlechtes in dein Leben versucht reinzukommen, dann gilt immer noch, dass Gott gut ist. Amen. Das Schlechte kommt nicht von Gott, aber Gott ist gut. Amen. An seinem Charakter ändert sich nichts. Und er hat gute Pläne für dein Leben. Jeremia 29, Vers 11. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Amen. Und in 5. Mose 4,20 ist es, glaube ich, ja, 5. Mose 4,20, da heißt es über Gott, 4. Mose 23, 10, ja, ich weiß auch nicht, wo ich das andere her hatte. 4. Mose 23, 10 heißt es, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge. Das heißt, wenn er sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich habe, Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben, dann bedeutet das, dass auch in einer Situation, die objektiv vielleicht gesehen, äußerlich gesehen schlecht ist, hat Gott trotzdem gute Gedanken, um dich durch diese Situation zu führen und um dich aus dieser Situation zu führen. Amen. Er hat gute Pläne für dein Leben. Daran hat sich nichts geändert. Nicht durch eine Nachricht, nicht durch eine Diagnose, nicht durch irgendetwas, was in deinem Leben ist, hat sich irgendetwas daran geändert, dass Gott gut ist. Amen. Halleluja. Weißt du, und dann, da kannst du merken, wie tief dieser Fundamentstein schon in dein Leben eingraviert ist. Dann, wenn etwas kommt, was nicht so gut ist. Und was nicht von Gott kommt, unbedingt, ja, sondern oft einfach direkt vom Feind. Aber weißt du, dann kannst du sehen, wie tief ist mein Bewusstsein wirklich verankert. Gott ist gut und er wird mich gut dadurch führen. Römer 8, 28 sagt sogar, er wird mir alle Dinge zum Besten dienen lassen. Das heißt, er wird am Ende sogar das Schlechte, was vielleicht der Feind in mein Leben hineingebracht hat, wird er zum Guten umdrehen. Er wird etwas umso Besseres daraus machen. Amen. Es ist wie mit dem Sündenfall. Der Sündenfall, wie viele von euch sind einverstanden, dass der Sündenfall keine gute Sache war? Okay, war schlecht. Die Auswirkungen waren schlecht. Amen. Der Mensch von Gott getrennt, schlecht. Gott hat eine Erlösung geschaffen durch Jesus Christus und die hatte er bereits geplant. Während des Sündenfalls war die schon geplant. Ja, das können wir sehen, 1. Mose 3 ist schon geplant. Der Nachkomme der Eva, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Das heißt mit anderen Worten, die Erlösung war schon geplant im Sündenfall. Als das Schlechte passiert ist, war die Erlösung daraus schon geplant. Und jetzt sage ich dir etwas. Im Paradies waren Adam und Eva gegenüber von Gott. Gott lebte nicht in ihnen. Aber was hat das Erlösungswerk durch Jesus bewirkt? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott in dir. Mit anderen Worten, Gott hat das Schlechte des Sündenfalls genommen und hat durch sein Erlösungswerk etwas gemacht, was noch besser ist als das, was davor war. Kannst du sehen? Also das ist das Grundprinzip Gottes. Gott nimmt etwas Schlechtes und macht darauf etwas umso Besseres. Wäre Jesus nicht gestorben, hätten wir nicht die Herrlichkeit der Auferstehung gesehen. Ist der Tod von Jesus etwas Schlechtes? Ja, grundsätzlich ja, natürlich, das war der Plan des Teufels. Der Teufel hat sich gefreut, als Jesus am Kreuz war, gesagt, okay, jetzt habe ich ihn. Aber weißt du, Gott hat das Leiden von Jesus benutzt, um etwas noch Besseres daraus zu machen. Amen. Und das ist das Prinzip, weißt du, und das, und heute Morgen will ich wirklich im Geist diesen Stein in dein Inneres, diesen Fundamentstein in dein Inneres reinrammen, ganz tief, wo etwas in dir, in jeder Situation, egal ob gut oder schlecht, wo etwas sagt, hey, Gott ist gut. Und ich glaube auch jetzt in dieser Situation, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, ich bin mir sicher, dass einige hier sind, die vielleicht gerade eine wirklich schwierige Situation haben in ihrem Leben, vielleicht eine schwierige Nachricht bekommen haben, vielleicht leiden, auch vielleicht schon über längere Zeit leiden an Umständen in ihrer Familie oder an Krankheitsgeschichten, die einfach sich noch nicht verflüchtigt haben, noch nicht gegangen sind. Weißt du, ich möchte einfach tief in dein Inneres diesen Eckstein, diesen Grundstein hineinlegen. Gott ist gut und er hat gute Pläne für dein Leben und er wird etwas Wunderbares machen. Er hat wunderbare Wege bereits vorgesehen für dich. Amen. Also Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Was sagt mir das? Das sagt mir, dass ich zu jedem Zeitpunkt meines Lebens im Zentrum der Aufmerksamkeit von Gott bin. Er schaut mich an. Du schaust ihn vielleicht nicht immer an, aber er schaut mich immer an. ich bin im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er hat mich im Blick. Weißt du, und auch dann, wenn du in einer schwierigen Situation bist, weißt du, dann ist oft so, dann ist dein Gefühl so, dass du sagst, oh, wo ist Gott jetzt? Ich fühle ihn nicht. Ja, das ist normal, dass man ihn nicht fühlt, wenn man eine schlechte Diagnose kriegt. Da fühlt man nicht sofort Gott. Also ich meine, klar, Gott kann es übernatürlich machen. Er kann einfach mit einer Salbung auf dich kommen, dass du zum Arzt sprichst und so spricht der Herr, diese Diagnose ist zerbrochen und nichts davon wird zustande kommen oder was auch immer. Aber mach es nur, wenn wirklich der Geist Gottes auf dich kommt, sonst ist es nur komisch. Ja. Aber weißt du, normalerweise ist dein Gefühl eher im ersten Moment, oh, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann muss im zweiten Moment muss es kommen, Gott ist gut. Ich bin im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er hat mich nicht aus dem Blick verloren. Seine Augen sind immer noch auf mich gerichtet. Er hat mich im Blick und er hat den Weg bereits vorgezeichnet für mich. Amen. Epheser 2, Vers 10. Gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir nur in ihnen wandeln sollen. Das heißt, der Weg ist bereits vorbereitet. Ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil. Das heißt, der Weg zum Frieden in deinem Leben, der Weg zum Durchbruch, der Weg zur Herrlichkeit, der Weg zu noch größerer Herrlichkeit in deinem Leben ist bereits vorgezeichnet. Amen. Du bist im Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Oh, Halleluja, er schaut dich an. Amen. Also, das ist das Gute. Er hat dich nicht aus dem Blick verloren. Nur weil irgendeine Nachricht gekommen ist, hat er dich nicht aus dem Blick verloren. Sondern er hat dich voll im Blick. Und er hat einen guten Plan für dein Leben. Sag mal zu deinem Nachbarn, er hat einen guten Plan für dein Leben. Weißt du, egal wie es momentan aussieht, Gott ist gut. Amen. Weißt du, wenn Gott, ich sag mal so, manchmal ist es auch so, manche Dinge passieren schnell und manche Dinge passieren nicht so schnell. Hast du schon gemerkt? Manche Sachen passieren so, du betest für jemand oder du betest in deinem Leben, du sprichst rein und zack, ist der Umstand verändert. Amen. Und was machst du dann? Dann sagst du, Halleluja, Gott ist gut. Und was machst du, wenn du betest und du sprichst rein und es verändert sich scheinbar nichts? Was machst du dann? Dann sagst du, Halleluja, Gott ist gut. Amen. Du hältst daran fest. Also Gott ist gut, wenn Dinge schnell passieren in deinem Leben und Gott ist gut, wenn sie nicht so schnell passieren in deinem Leben. Du weißt manchmal nicht, warum Dinge nicht so schnell passieren. Ich sage nicht, dass du alles auch da in dem Bereich alles so hinnehmen sollst. Manchmal muss man einfach einen Geist der Verzögerung auch wirklich unter die Füße nehmen und sagen, jetzt hier raus da, Verzögerung in Jesu Namen, nicht mehr länger. Manchmal musst du auch einen Geist der Beschleunigung freisetzen. Ja? Es gibt sowas, Geist der Beschleunigung. Hallo, ich bin da. Ja. Alles gut. Halleluja. Geist der Beschleunigung, verstehst du, musst du manchmal freisetzen. Wir sollen nicht alles so hinnehmen. Ja? Und trotzdem sagt zum Beispiel Hebräer 6, Vers 12, seid Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen ererben. Amen. Durch Glauben und Ausharren. Das heißt durch dranbleiben. Manchmal muss man dranbleiben. Ich sage dir auch was, manchmal hält Gott auch Dinge zurück. Amen. Kommt auch vor. Er weiß, was er tut. Irina und ich haben ganz am Anfang unseres Dienstes schon immer wieder, und wir beten es immer noch, immer mal wieder, haben wir gebetet und haben gesagt, Herr, bring uns nie in irgendeine geistliche Verantwortung hinein, bevor du nicht sicher bist, dass wir es tragen können. Ich empfehle das jedem, der Gott dienen will, auch insbesondere im Vollzeitdienst. Ich empfehle dir, ein solches Gebet zu beten, weil Gott nimmt deine Gebete ernst. Amen. Und Gott hat unser Gebet sehr ernst genommen. Und ich sage dir was, das hat uns nicht immer gefallen, dass er es so ernst genommen hat. Weil manchmal hält Gott Dinge zurück, und du denkst, wow, ich bin schon längst bereit dafür. Ich bin schon so weit, Herr. Du siehst es, du schaffst schon mit den Hufen. Herr, du siehst es, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Aber sowas von bereit. Und Gott hält zurück oder er macht die Türen zu. Oder er scheinbar verzögern sich Dinge. Manchmal ist es eine Mischung. Weißt du? Manchmal ist es natürlich auch der Teufel vielleicht dran beteiligt oder Dinge. Weißt du? Dann widerstehe ihm. Amen. Widerstehe dem Teufel und er flieht von dir. Aber manchmal tut auch Gott in seiner unerfindlichen Weisheit einfach Dinge verzögern, weil er weiß, dass du noch nicht so weit bist. Weil er dich so sehr liebt und er will nicht, dass du zerstört wirst durch den Segen, den er dir gibt. Weißt du? Segen kann dich auch zerstören. Zu viel Segen zum falschen Zeitpunkt kann dich zerstören. Amen. Ich weiß nicht, wie es jedem von uns gehen würde, wenn du jetzt heute, wenn hier jemand käme und der würde dir, weiß ich, 10 Millionen Euro in die Hand geben. Ich weiß nicht, wie viel von uns das auf die Dauer überleben würden. Ich meine, verstehst du? Also, nicht unbedingt, dass du stirbst, aber ja, weißt du, es gibt so viele Beispiele. Ist immer wieder mein, ich habe mal eine Sendung gesehen, da hast du sehen können, Leute, die Millionär wurden durch die Sendung Wer wird Millionär, ja, die da Millionär wurden und dann wurden sie verfolgt danach. Und was mit ihnen nach 2-3 Jahren war, und so viele waren komplett bankrott, denen ging es schlechter als je zuvor, ihre Ehe war kaputt, was weiß ich was. Und du denkst, wow, wo ist der Segen? Amen. Warum? Ein Segen zum falschen Zeitpunkt kann ich zerstören. Du denkst, Herr, ich bin bereit für die Millionen, aber sowas von bereit, aber sowas von bereit. Amen. Halleluja. Aber Gott weiß es. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, Gott ist gut, wenn die Dinge schnell gehen. Und Gott ist gut, wenn die Dinge nicht so schnell gehen. Also es gibt den Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich widerstehe Verzögerung, ich setze es frei, Durchbruch, jetzt in Jesu Namen. Und dann gibt es den Zeitpunkt, wo du einfach Psalm 46, Vers 11 betest uns oder nimmst für dich, wo es heißt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Amen. Das ist manchmal nicht so leicht, weil du schaust das so mit den Hufen und Gott sagt, seid still und ja, und erkennt, dass ich Gott bin. Amen. Weißt du, der größte Fehler, den du machen kannst, wenn Türen nicht aufgehen, obwohl du dagegen betest und dagegen hämmerst und dagegen tust und machst im Geist und sie gehen nicht auf. Das Dümmste, was du machen kannst, ist Menschen zu beschuldigen. Du sagst, ja, das ist nur, weil der mir diese Tür zuhält. Das ist nur wegen dem, nur wegen der. Das Dümmste, was du machen kannst. Dann kommst du nämlich in Bitterkeit, dann kommst du in vielleicht sogar in Hass rein und ich sag dir, oder in Rebellion oder was auch immer. Und dann gehen die Türen erst recht nicht auf. Dann sagt Gott, okay, noch mal eine Runde. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du was, ich sag dir noch was Gutes. Gott ist auch gut, wenn du korrigiert wirst. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut, wenn du korrigiert wirst. Ja, ich sag dir sogar noch was, ich setze noch einen drauf. Ich sag, weil Gott gut ist und weil er dein guter Vater ist, deshalb korrigiert er dich auch. Er korrigiert dich nicht nur den ganzen Tag, er sagt dir schon auch, hey, super, gut so, weiter so, mein geliebter Sohn, du gefällst mir und so weiter. Aber das Wort Gottes sagt ganz klar, Hebräer 12, Vers 5 bis 6 in der Hoffnung für alle heißt es, ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Gott, wenn der Herr, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Amen. Väter und Mütter, die ihre Kinder nicht korrigieren, ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, erinnere ich mich, das ist noch gar nicht so lange her, aber euch öfter dasselbe zu sagen, werde ich nicht müde, euch aber hilft es, dass ihr darin fest werdet. Väter und Mütter, die ihre Kinder nicht korrigieren, tun ihnen nichts Gutes. Sie lieben sie nicht wirklich, sondern sie haben nur Angst, dass sie sie ablehnen könnten. Und das ist keine Liebe. Amen. Also, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden, jetzt kommt sogar mit Strenge, die Elberfelder tut es noch ein bisschen heftiger ausdrücken, jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Und dann Vers 8 heißt es, dann viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde. Dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Genau, die Elberfelder sagt die Übersetzung, dann wärt ihr Bastarde. Ist nicht so gut, ne? Amen. Du willst kein Bastard sein, oder? Amen. Also, was heißt das? Wenn Gott dich korrigiert, und manchmal korrigiert er dich sogar auch durch Menschen, wusstest du das? Manchmal korrigiert Gott dich direkt und manchmal korrigiert er dich durch Menschen. Und manche sagen, ja, Gott darf mich gerne korrigieren, aber wenn es durch Menschen kommt, nein, das mag ich nicht. Aber weißt du, du kannst Gott nicht vorschreiben, wie er dich korrigiert. Mal korrigiert er dich direkt, ist auch nicht angenehm, aber es ist leichter zu handeln, weil da ist ja nur Gott und du beteiligt. Keiner sonst weiß es, ganz im Geheimen. Außen, oh, da alles in Ordnung. Halleluja. Aber manchmal korrigiert er dich durch Menschen und auch dann ist Gott gut. Amen. Er ist gut, weißt du, er ist gut. Das heißt, er stellt niemals deine Position als ein Sohn Gottes in Frage. Er stellt niemals seine Liebe zu dir in Frage. Das machst du normal auch nicht bei deinen Kindern, verstehst du? Du wirst auch nicht, nur selbst wenn deine Kinder extrem rebellisch sind, dann wirst du ihnen nicht sagen, also ich meine, okay, welcher Vater macht das, der dann, oder welche Mutter macht das, die dann sagt, jetzt bist du nicht mehr mein Sohn. Ich meine, es gibt extreme Beispiele, ja, aber normalerweise ist das nicht normal. Und das macht auch nicht der Vater im Himmel, Amen. Sondern der korrigiert dich und gleichzeitig drückt er dich. Amen, sagt, hey, ich drück dich, aber schau mal, das muss anders werden. Dann schaut er dich ja streng an. Also er kann dich gleichzeitig drücken und streng anschauen. Halleluja. Das macht es dir vielleicht leichter. Manchmal segnet er dich mit Freude. Ja. Ich nenne es die Lachsalbung, weiß ich, ich nenne es manchmal das Lachgas des Zahnarztes. Ja. So, also damit das Bohren nicht so wehtut. Ja. Ja, es ist so. Manchmal, ich meine, Zahnärzte benutzen heute kein Lachgas mehr, aber früher haben sie es benutzt. Ja, aber Gott benutzt es manchmal, weißt du, er hüllt dich so richtig ein in Freude, er füllt dich so richtig mit Freude und dann sagt er, hey, mein Freund, kleine Korrektur hier, und sagt, ja. Amen. Aber das Wort sagt dir, freu dich, wenn er dich korrigiert. Amen. Gott ist gut, sagt zu deinem Nachbarn, Gott ist gut, wenn er dich korrigiert. Ich sage dir sogar noch was, wenn Gott dich korrigiert, egal ob er es direkt tut oder durch Menschen, dann solltest du jauchzen und jubeln und ihn loben und preisen, weil dann hast du wieder einen Beweis dafür, dass du tatsächlich im Zentrum seiner Aufmerksamkeit bist, dass er dich liebt, dass du wirklich sein rechtmäßiger Sohn, seine rechtmäßige Tochter bist. Sag danke, Vater, dass ich das wieder wissen darf. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Der Vater, jetzt wird es noch ein bisschen, geht's noch ein bisschen tiefer, eigentlich so ziemlich der letzte Punkt. Der Vater ist gut, auch dann, wenn andere Menschen, womöglich sogar andere Christen, dich verletzen. Gott ist trotzdem gut. Also wir haben ja schon viele Straßeneinsätze gemacht und schon mit vielen Leuten auf der Straße gesprochen. Und so oft hörst du so Dinge wie, ja, ich glaube schon an Gott und so weiter, aber mit der Kirche will ich nichts zu tun haben, weil was da alles läuft und was die alles machen. Und dann erzählen sie eine Geschichte und der Pfarrer früher bei mir, der hat das und das gemacht und im Konfirmandenunterricht war es so und so und ich wurde immer in die Kirche geprügelt oder was auch immer. Sie alles, Astrid lacht schon, ja, was sie alles für Storys einfach dann bringen, ja, was sie erlebt haben. Ja, und deswegen haben sie abgeschlossen. Amen. Aber weißt du, du solltest nicht das, was Menschen tun oder sagen, selbst Christen tun oder sagen, vermischen mit Gott. Gott ist gut, auch dann, wenn andere Menschen, selbst Christen, dich verletzen. Und ich sag dir, auch Christen können dich verletzen. Und ich sag dir noch was, wenn sie dich verletzen, dann tut es unter Umständen noch mehr weh, als wenn es keine Christen wären. Amen, weil du sagst, oh, mein Bruder, oh, meine Schwester. Amen. Aber eins muss sofort in dir aufploppen. Gott ist gut. Gott ist gut. Er liebt mich. Weißt du, sein Wort über mir gilt. Römer 8, Vers 31. Wenn Gott so für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Halleluja. Amen. Gott ist gut, auch wenn der Pfeil abgeschossen wird und selbst wenn er sitzt und du merkst es im ersten Moment und weißt du, das fühlt sich nicht gut an. Amen. Und Jesus hat gesagt, in Matthäus 24, 10 hat er davon gesprochen, dass viele Menschen Anstoß nehmen werden. Und dann, Vers 12 heißt es dann, und die Liebe von vielen wird erkalten, weil sie Anstoß nehmen, weil sie das nehmen, was Menschen gegen sie bringen und es diesen Pfeil in ihrem Herzen stecken lassen und da beginnt die Wunde zu eitern und dann kommt Bitterkeit und dann kommt Enttäuschung und dann kommt Ärger und dann kommt was auch immer für Dinge, einfach die in der eiternden Wunde des Anstoßes Raum gewinnen und die Liebe erkaltet. Amen. Aber weißt du, Gott ist gut. Und er hat dir alle Power und alle Mittel an die Hand gegeben, um den Anstoß, so schnell er gekommen ist, so schnell wieder zu entfernen aus deinem Herzen. Amen. Halleluja. Er hilft dir dabei. Amen. Weißt du, du musst dich nur entscheiden. Du musst dich nur entscheiden. Weißt du, du wirst dem nicht schaden, der dich verletzt hat, indem du dein ganzes Leben lang auf ihn sauer bist. Du wirst ihm dadurch nicht schaden. Du wirst also mit anderen Worten, weißt du, dein Rachefeldzug wird nichts bringen. Also der freut sich weiter seines Lebens, während du innerlich Pläne schmiedest, was du ihm alles antun könntest. Ja. Also es führt zu nichts. Amen. Aber du kannst auch sagen, okay, Herr, du bist gut. Und das, was hier in meinem Herzen sich bewegt, ist die Lüge. Also sage ich in Jesu Namen, raus aus meinem Herzen. Raus aus meinem Herzen. Ich nehme Autorität. Ja, Sprüche 4, 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Amen. Weißt du, du kannst Gott sagen, weißt du, du kannst Gott, mit Gott ehrlich reden, du kannst sagen, wenn es wirklich mal richtig weh tut, dann kannst du wirklich sagen, oh Vater, das tut mir wirklich weh, das Vater, das ist echt, oh, so ungerecht, Sauerei. Kannst du ihm schon sagen, ist okay, er hat kein Problem, weißt du, er ist ja nicht empfindlich, aber dann sagst du, aber Herr, ich glaube und ich weiß, du bist gut, du liebst mich, du bist mein Vater, du bist mein Papa, ich bin dein geliebter Sohn, ich bin im Zentrum deiner Aufmerksamkeit, ich bin ein Sohn der Herrlichkeit, eingehüllt in der Blase der Liebe, eingehüllt in der Blase der Freude, eingehüllt in der Blase der Herrlichkeit. Halleluja, da geht's mir gut. In Jesu Namen, Pfeil raus. Amen. Halleluja. Und dann segnest du die Person und dann sprichst du Gutes über der Person, weil du, weißt du, die Sache ist ganz einfach immer die, wovor du dich fürchtest, das wirst du nicht lieben können. Solange du dich noch vor dem Pfeil der anderen Person fürchtest, wirst du sie nicht wirklich vom Herzen segnen können. Also das eine ist zu sagen, ja, ich habe vergeben, ja, ich habe losgelassen, aber solange du noch Angst hast vor der Person, kannst du nicht wirklich sie segnen? Weil es gibt viele Christen, die sagen, ja, ich habe sie schon längst gesegnet. Nur, weißt du, segnen und segnen sind zwei Sachen. Ja, du kannst sagen, ja, ich segne sie. Ich segne sie. Aber weißt du, wirklicher Segen kann nur mit Liebe erfolgen. Jemanden segnen ohne Liebe ist kein Segen. Ich will von niemandem gesegnet werden, der mich nicht liebt, oder? Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich lasse mir von niemandem die Hände auflegen, bei dem ich nicht spüre, dass er mich irgendwie liebt. Verstehst du? Und damit meine ich jetzt nicht irgendeine seelische Liebe, sondern dass er für mich ist. Verstehst du? Grundsätzlich, ich meine, er darf mich korrigieren, aber er muss für mich sein. Amen? Dann darf er mich segnen. Amen? Und deswegen ist Segen immer mit Liebe verbunden. Wenn du sagst, ja, ich segne meine Feinde oder meinen Feind oder Feindin oder keine Ahnung, wer auch immer es ist, ich segne die Person. Du kannst nur Liebe haben beim Segnen, wenn du frei bist von der Furcht. Deswegen tu auch mit dem Anstoß die Furcht raus, dass diese Person dir schaden könnte. Also diese Person kann dir 0,0 schaden. Weil Gott ist gut. Und er hat gute Pläne für dein Leben. Also und all das Gute, was er für dich geplant hat, wird zustande kommen. Amen. Du brauchst keine Angst haben vor irgendjemand, dass er irgendwas kaputt macht. Du brauchst deine Seele nicht schützen, weil Gott ist gut. Amen. Und wenn du das klar hast, wenn du weißt, hey, der kann mir nicht schaden, dann kannst du ihn wirklich lieben. Und wenn du ihn wirklich lieben kannst, dann kannst du ihn wirklich segnen. Und dann hat es wirklich Kraft. Amen. Und dann bist du frei. Halleluja. Und dann ist dein Herz voller Liebe und dann ist dein Herz voller Freude und dann weißt du, Gott ist gut und es wird gut. In meinem Leben wird es gut. Ich weiß nicht, was mit dem anderen ist. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht mein Business, verstehst du? Mein Business ist, ihn zu segnen oder sie zu segnen mit Liebe, frei zu sein in meinem Herzen. Der andere geht seinen Weg. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Sag zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Egal, was gegen dich kommt, Gott ist gut. Also, das hat Auswirkungen. Dass du wirklich glaubst, dass Gott gut ist, das hat Auswirkungen. Da kannst du loslassen, da kannst du weitergehen. Da kannst du glauben, wow, ich gehe meinen guten Weg mit dem Herrn. Eine gute Bahn, eine gesegnete Bahn. Halleluja, am Ende gehe ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, es mag Bedrängnisse geben auf diesem Weg. Aber wie sagt Paulus so schön, das schnell vorübergehende Leichte meiner Bedrängnis bewirkt mir ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, weil ich nicht auf das Sichtbare schaue, also nicht auf den Umstand, sondern auf das Unsichtbare, also auf den Herrn, auf seine Liebe, auf die Tatsache, dass er gut ist. Und das Unsichtbare, weil das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Amen. Halleluja. Also am Ende gewinnst du. Amen. Am Ende gewinnst du. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Was nützt dir, wenn du irgendwie einen kleinen Boxkampf im Ring gewinnst, aber am Ende verlierst? Das ist so, verstehst du? Du gehst in irgendeinen Fight mit irgendjemandem und dann am Ende ja, hast du es rausbekommen. Okay, du, ich bin im Recht. Halleluja. Dann hast du die eine Boxkampfrunde gewonnen, aber du weißt ja auch im Boxen, ich bin jetzt nicht so der Boxexperte, aber ich bin auch nicht so der Typ fürs Boxen, aber aber du weißt, beim Boxkampf ist es so, weißt du, die erste Runde ist noch nicht unbedingt die entscheidende Runde, sondern wer am Ende steht, ist entscheidend. Amen. Halleluja. Du bist jemand, der am Ende steht. Amen. Das glaube ich. Halleluja. Wenn du diesen Eckstein in dein Innerstes reinnimmst, Gott ist gut alle Zeit. Sag's nochmal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut alle Zeit. Und alle Zeit, Gott ist gut. Halleluja. Noch ein letzter Punkt in Bezug auf dein Herz. Sprüche 13,12 sagt, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Amen. Das heißt, manchmal kann es sein, wenn Dinge sich hinziehen in deinem Leben. Und ich hatte den Eindruck, dass wir heute spezifisch beten sollen, gleich auch noch für einige Personen, ich werde es gleich sagen, die wirklich das in ihrem Leben erleben, die wirklich erleben, dass sich Hoffnung hinzieht. Ja? Also, dass sich Dinge, die du gehofft hast, die du erwartet hast, die du auch geglaubt hast, die du im Glauben ergriffen hast, für die du gebetet hast, dass sie sich hinziehen. Die Bibel sagt, die Gefahr der hingezogenen Hoffnung ist, dass dein Herz krank wird. Wenn aber dein Herz krank ist in Bezug auf die Hoffnung, dann kann sich Glaubenssubstanz in deinem Herzen nicht mehr aufhalten auf die Dauer. Weil Hebräer 11, Vers 1 sagt, der Glaube aber ist eine Substanz dessen, was man hofft. Das heißt mit anderen Worten, der Glaube setzt sich auf die sichere Erwartung, etwas Gutes von Gott zu erleben. Sonst kannst du Dinge nicht im Glauben ergreifen. Der Glaube gibt deiner Hoffnung Substanz. Ohne gute Hoffnung, Amen, Halleluja, ohne gute Hoffnung hast du keine Glaubenssubstanz. Du willst aber im Glauben gehen, um den Durchbruch zu sehen. Amen. Weil ohne Glauben, was sagt Hebräer 11, Vers 6? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Amen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das heißt, Glaubenssubstanz ist notwendig, um Durchbruch zu sehen. Deswegen ist es wichtig, dass du dein Herz bewahrst davor, dass es krank wird aufgrund von hingezogener Hoffnung. Das heißt auch dann, Gott ist gut, wenn er mächtig um dich herum wirkt. Und Gott ist auch gut, wenn er scheinbar gar nichts tut. Wie von euch hatten schon mal das Gefühl in ihrem Leben, oh Gott tut scheinbar gar nichts gerade. Also du kannst dieses Gefühl zu jedem Zeitpunkt haben, je nachdem worauf du schaust. Das ist nämlich der Punkt. Du kannst in dein Leben... Wir haben jeden Tag, wir kriegen ständig E-Mails von Leuten, die uns berichten von Wundern, die passiert sind durch unsere Gottesdienste oder in unseren Gloryhäusern oder wie auch immer. Und trotzdem kann ich in Gefahr sein, dass ich das Gefühl habe, Gott tut gar nichts um mich herum, obwohl so viele Wunder passieren. Warum? Weil es die Frage ist, worauf ich schaue. Mache ich mir die Wunder bewusst oder schaue ich auf das, was noch nicht ist? Oh, da gibt es noch so viele Dinge, die sind noch nicht, aber die sind schon in meinem Herzen. Amen. Die glaube ich, da bin ich guter Hoffnung, dass sie passieren. Da bin ich sozusagen schwanger. Deswegen sagt man, wer schwanger ist, ist gute Hoffnung. Amen. Ja, da bin ich schwanger, da bin ich innerlich, geistlich schwanger mit einem Durchbruch. Halleluja. Aber der Durchbruch ist noch nicht da. Wenn du zu oft darauf schaust, was noch nicht da ist, dann gehst du in Gefahr, dass dein Herz krank wird durch die hingezogene Hoffnung. Also sagst du, jetzt bete ich das schon so lang. Also manche Sachen bete ich schon 30 Jahre. Amen. Also zum Beispiel eine richtig tiefgreifende geistliche Wende für Deutschland, für Europa, dafür stehe ich seit 30 Jahren. Und ich sehe noch nicht sehr viel davon. Aber ihr Lieben, ich glaube es. Amen. Und ich glaube, dass wir jetzt an den Anfängen sind, wo es sichtbar wird. Halleluja. Amen. Ich glaube, dass wir an den Anfängen sind, wo es sichtbar wird. Amen. Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist. Erweckung ist jetzt. Halleluja. Jetzt ist die Zeit, wo Gott Dinge tut, wo Gott Dinge durchbricht. Gott ist gut. Alle Zeit und alle Zeit. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Und er ist gut, wenn du das Gefühl hast, es bewegt sich gewaltig. Und er ist gut, wenn du das Gefühl hast, er bewegt sich nicht so. Heute möchte Gott hier einige Leute, Personen befreien von hingezogener Hoffnung. Halleluja. Ich habe das so gesehen. Das Erste, was ich gesehen habe, war, dass ich gesehen habe, durch Personen, auch die hier sind, auch live, aber auch über Livestream sind ein paar, die wirklich eine Krankheitsgeschichte haben in ihrem Leben, die sich hingezogen hat bis jetzt. Die wirklich, und du bist vielleicht sogar traumatisiert durch die ständigen Arztbesuche, Operationen, was alles so damit zukommt. Weil, wenn du mal so in dieser Mühle drin bist, das ist schon, kann schon manchmal heftig sein. Und wenn es lang geht, weißt du, dann kann es dahin kommen, dass dein Herz sinkt sozusagen. Ja? Dass dein Herz, ja, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ich glaube, dass Gott heute Morgen ganz neu die Hoffnung und ganz neu den Glauben in das Leben von Menschen bringen möchte, die wirklich diese hingezogene Krankheitsgeschichte haben in ihrem Leben, und er möchte dir Durchbruch geben. Amen. Wen betrifft es? Steh einfach ganz schnell auf. Steh einfach ganz schnell auf, wenn dich das betrifft. Okay, Halleluja. Auch über Livestream, steh auf, ich sehe dich. Amen. Nein. Nein, ich sehe dich nicht, aber Gott sieht dich. Halleluja. Das wäre mal eine neue Technik, wenn man über die Kamera alle sehen könnte, die zuschauen. Ne? Hey, ja, ja. Wollten jetzt auch nicht alle, die über Livestream sind. Ne? Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr, die ihr neben denen sitzt, die jetzt stehen, legt einfach von der Seite eure Hand auf ihren Arm oder auf ihre Schulter so zur Unterstützung oder auf ihren Rücken. In Jesu Namen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass du derjenige bist, Herr, der unser Herz kennt in jeder Hinsicht, Herr. Und du siehst alle diese kostbaren Söhne und Töchter, Herr, in deren Leben sich Dinge hinziehen im körperlichen Bereich schon über längere Zeit, Herr. Sie sind gestanden, sie haben geglaubt, sie haben proklamiert, sie waren beim Arzt, sie haben vielleicht sogar eine Operation gehabt und so weiter. Und trotzdem ist diese Krankheitsgeschichte noch nicht erledigt. Und Vater, ich gehe jetzt an in dem Namen Jesus und durch die Liebe des Vaters an jedes Trauma in der Seele, jede Wurzel von hingezogener Hoffnung jetzt in dem Namen Jesus. Und ich setze deine Liebe frei in ihre Herzen, Herr. Ich setze ganz neu frei diese Gewissheit, Vater, dass du gut bist, Herr. Dass du gut bist, Herr. Und dass du es gut meinst mit ihnen. Und dass du gute Pläne für sie hast, auch in Bezug auf ihren Körper, auch in Bezug auf diese Situation. Und dass du diese Situation nicht aus dem Blick verloren hast, dass es nicht aus deiner Aufmerksamkeit gekommen ist, sondern dass es im Zentrum deiner Aufmerksamkeit ist. Und so sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, wir befehlen jedem kranken Herzen jetzt in Jesu Namen gesund zu werden durch die Liebe des Vaters. Wir sprechen Gesundheit hinein in diese Herzen. Jede Macht der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung, der Frustration, der Depression in Jesu Namen jetzt raus aus den Seelen in dem Namen von Jesus. Ai, ai, ai, ai, ai. In Jesu Namen. Danke, Vater. Jeder Frust, jeder Unglaube, der reingekommen ist. Oh, jede Schwere, die sich gelegt hat auf diese Söhne und Töchter in dem Namen Jesus, geht jetzt raus. Frei und los in dem Namen Jesus. Frei und los. Halleluja. Sprecht ihn einfach mal zu. Frei und los. Oh, frei und los. Oh, frei und los. Und im Namen Jesus, Herr, setzen wir jetzt Heilungsdurchbrüche frei hier. Oh, Vater, wo sich irgendwas draufgelegt hatte, es ist jetzt entfernt durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Und so sagen wir jetzt, Durchbruch, Herr. Durchbruch, Herr. Durchbruch der Heilung. Durchbruch der Gesundheit. In Jesu Namen. Durchbruch der Wunderkraft Gottes. Oh, Jesus, sprich es ihnen zu. Durchbruch der Wunderkraft Gottes. Jetzt in dem Namen Jesus. Oh, wir brechen jede Macht der Verzögerung. Oh, alles, was verzögern wollte. Jeder Geist. Oh, jeder Geist der Verzögerung. Alles, was verzögert hat. Jede Schlange im Hintergrund, die verzögert hat. In Jesu Namen. Raus aus den Seelen. Raus aus den Körpern. In dem Namen Jesus. Und wir setzen deine heilende Kraft jetzt frei, Herr. Deine heilende Kraft. Deine heilende Kraft. Deine wunderwirkende Kraft. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass deine Kraft drin ist. Halleluja. Ich möchte euch wirklich herausfordern, die ihr jetzt steht. Wenn wir jetzt gleich dann in ein paar Minuten Abendmahl feiern, Irena wird uns leiten im Abendmahl, dann macht ihr bewusst, Jesus hat durch sein Blut und Jesus hat insbesondere durch sein zerschlagenen Leib dir Heilung geschenkt. Dann beim Abendmahl ergreife ganz neu deine Heilung. Durch seine Wunden ist dir Heilung geworden. Ergreife es ganz neu. Es ist für dich. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Ihr dürft Platz nehmen. Halleluja. Ich hatte noch eine zweite Gruppe von Menschen gesehen, für die wir beten sollen heute, in deren Herzen es vielleicht auch so eine hingezogene Hoffnung gibt. Und zwar hingezogene Hoffnung in Bezug auf wirklich eine schwierige, familiäre, persönliche Situation. Sei es in Bezug auf deine Ehe, sei es in Bezug auf deine Kinder, sei es in Bezug auf deine Enkel, was auch immer. Auf jeden Fall eine familiär schwierige Situation, wo du einfach sagst, boah, ich weiß nicht, wie das noch werden soll und ob das noch wird und wie das noch wird. Und du merkst, du hast zu kämpfen mit diesem kranken Herzen an diesem Punkt. Das meine ich. Ja. Wo wirklich du im Begriff bist, in dieses kranke Herz zu kommen. Halleluja. Wen betrifft es? Familiäre, persönliche Situation. Steh einfach auf. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, Herr, dass du gut bist. Vater, du bist gut. Sag mal mit mir, Vater, du bist gut. Und Herr, diese Situation fühlt sich nicht gut an, Herr. Und es ist ein Leiden, Herr. Und es ist ein fortgesetztes Leiden, Herr. Aber Herr, du bist gut, Herr. Und im Namen Jesus beten wir jetzt. Und wenn jemand neben dir steht, dann leg auch da einfach deine Hand auf ihre Schulter oder auf ihren Rücken oder wie auch immer zur Unterstützung. Herr, wir beten jetzt für jeden Einzelnen hier im Raum und auch jeden, der über Livestream zuschaut, den es betrifft, in dem Namen Jesus, Herr. Wir sagen jetzt, Vater, in dem Namen Jesus, jede hingezogene Hoffnung muss jetzt dieses Herz verlassen. Jede Verzweiflung, jede Frustration, jede Depression, auch jede Hoffnungslosigkeit. Raus jetzt aus den Seelen. In Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Auch jedes Trauma, das entstanden ist, vielleicht durch Streit, sogar ja, Gewalt, was auch immer da war. In Jesu Namen. Raus aus deiner Seele jetzt. In Jesu Namen. Was auch immer es war, in Jesu Namen, was sich draufgelegt hat auf deine Seele durch diese hingezogene Situation, Angst, ja, Verlassenheitsgefühl, Einsamkeit, in Jesu Namen. Jetzt raus aus deiner Seele in dem Namen Jesus. Sei frei und los davon jetzt. Frei und los, frei und los, frei und los. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Vater, wir gehen an gegen jeden Geist des Unglaubens, der da reingekommen ist in diese Situation, weil es sich so lange hingezogen hat, Herr. Ja, in dem Namen Jesus, raus aus den Seelen, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, auch für den Geist des Trostes, der jetzt kommt, Herr. Oh, der Trost der Liebe des Vaters. Herr, die Situation ist nicht gut, aber du bist gut. Du bist gut, du bist gut und wir vertrauen dir. Wir vertrauen deiner Liebe, Vater. Du bist gut, du bist gut. Oh, wir setzen jetzt deine Liebe frei, ganz neu in diese Situation. Herr, danke, Heiliger Geist, dass du ganz neu kommst, Herr, ganz neu übernimmst, ganz neu die Kontrolle übernimmst über diese Situation jetzt in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du ganz neu wirklich mit deinen Wegen eingreifst, Herr, in dieser Situation, Herr. Danke, Herr, dass du ganz neue Wege bahnst, Herr. Danke, Herr, dass du ganz neue Türen öffnest. Danke, dass du ganz neue Möglichkeiten zeigst, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Wir preisen dich dafür, Vater. Danke, Heiliger Geist, Herr, dass du Wege bahnst in Jesu Namen, Herr, auf übernatürliche Art und Weise, Herr. Danke, Herr, für deine Heilung, Herr. Danke für deine Befreiung, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt die Herzen heilst, Herr. Oh, die Herzen heilst, Herr. Halleluja, Halleluja. Oh, heil sie jetzt von jedem Rest der hingezogenen Hoffnung. Und lass jetzt diese Gewissheit in ihrem Herzen Wurzeln schlagen, dass du in Kontrolle bist und dass du bereits dabei bist, das Wunder zu planen, dass du bereits dabei bist, den Weg zu ebnen, in Jesu Namen. Und dass umso größere Herrlichkeit aus dieser Situation hervorkommt, in dieser Situation sichtbar wird, Herr, in dem Namen Jesus. Ich setze es frei, Vater, in dem Namen Jesus. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Und ich sage dir etwas zu, gerade jetzt. Wir hatten es in der Überleitung schon davon. Ich sage dir etwas zu. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Halleluja. Und Vater, im Namen Jesus setze ich jetzt ganz neu die Freude Gottes in diesen Herzen frei, Herr. Ich setze eine übernatürliche, jenseits vom menschlichen freigesetzte Freude frei, jetzt in den Herzen, in dem Namen Jesus. Jetzt in dem Namen Jesus. Jetzt in dem Namen Jesus. Oh, in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Sag nochmal mit mir zusammen. Gott ist gut. Und die Freude an ihm ist meine Stärke. Halleluja. Halleluja. Und jetzt setzt nochmal ganz kräftig die Freude Gottes frei in jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, mehr, Herr. Halleluja. Ja, manche kriegen so einen richtigen Freudendurchbruch. Halleluja. Wir hatten es am Donnerstag schon in der Glory Life Schule. Haben einige so einen richtigen Freudendurchbruch gekriegt. Halleluja. Also, genier dich nicht. Weißt du, wenn Gott wirklich so einen Pfropfen raushaut, manchmal haut er so einen Pfropfen raus. Wichtig, weil so hingezogene Hoffnung ist manchmal wie so ein Pfropfen. Und der muss manchmal raus. Und dann wundert dich nicht, weißt du, wenn Leute so in Lachen ausbrechen. Weißt du, stell das einfach so vor, ja, wahrscheinlich ist ein Pfropfen, der jetzt rausgegangen ist. Entpfropft. Weißt du, das ist wie wenn du ein Champagner entkorkst. Dann macht es Peng und dann brrr, kommt alles raus. Insbesondere, wenn du ihn vorher geschüttelt hast. Weißt du, ich sag dir etwas zum Schluss. Die Konsequenz, dass der Eckstein Gott ist gut in deiner Seele wirklich tief verankert ist, die Konsequenz wird sein, dass deine Grundenergie im Leben Freude ist. Amen. Halleluja. Amen. Weißt du, die... Ja. Yay. Halleluja. Auch über Livestream bei dir. Die Grundenergie im Leben eines Christen sollte Freude sein und ist Freude, wenn du auf diesem Fundament stehst. Gott ist gut. Also du hast nie einen Grund, außerhalb der Freude unterwegs zu sein. Also bei dir sollte die Freude, weil du kannst nicht den ganzen Tag rumlaufen und lachen wie verrückt. Das kannst du nicht dir immer leisten, verstehst du? Also, wir müssen auch an deinen Chef denken und an deine Arbeitskollegen und so weiter. Amen. Also, du kannst nicht immer in permanenten Freudenausbrüchen leben. Aber ich sag dir was, bei einem Christen, der wirklich das Fundament Gottes, Gott ist gut in seiner Seele tief verankert hat, bei dem ist es so, dass die Freude immer nur ganz knapp unter der Oberfläche ist. Nur ganz knapp. Also das ist so, wie wenn die Ölquelle nur ganz knapp unter der Oberfläche ist. Weißt du, da musst du nicht tief bohren, da musst du nicht groß viel machen. Da tust du mit einem kleinen Gäbelchen in den Boden stechen und boom! Kommt's raus. So sollte es bei uns sein als Christen. Mit der Freude. Amen. Muss man nicht erst tief graben und graben und graben. Oh, wo ist denn die Freude in meinem Innersten irgendwo? Mal schauen, vielleicht finde ich sie noch mal hinter der Tür, gucken, ob da vielleicht noch ein bisschen Freude zu finden. Oder vielleicht habe ich hier noch einen Grund. Oder komm, Wolfgang, erzähl noch mal einen Witz oder so irgendwas. Also, die Freude sollte ganz knapp unter der Oberfläche sein. Amen. Da muss man nur ein klein bisschen reinstechen und boom. Also der Heilige Geist muss nur so ein klein bisschen. Also so ein klein bisschen. Klein bisschen. Manchmal gibt es am Anfang noch vielleicht ein bisschen Verstopfungserscheinungen oder so, aber auch kein Problem. Der Herr kommt schon durch. Aber Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Puh. Gott ist gut. Ich glaube, hier liegt die Ölquelle ganz tief, ganz knapp unter der Oberfläche. Das ist ein gutes Zeugnis. Es ist ein gutes Zeugnis, wenn die Freude so knapp unter der Oberfläche bei dir ist. Es ist ein super Zeugnis. Ein sehr gutes Zeugnis. Halleluja. Es wird so still. Amen. Wow. Reiner Gott ist gut. So gut. So gut. Halleluja. So gut. Er ist gut. Lore, Gott ist gut. Gott ist gut. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Oh, wow. Gott ist gut. Shabba. Ja. Manchmal kommt die Freude dann zu so einem Überfluss-Level, dass du denkst, wow, irgendwie, jetzt verstehe ich ein bisschen, warum sie in Apostelgeschichte 2 zu denen an Pfingsten sagten, sie sind voll süßen Weines. Ja. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Gucken, ob hier auch Gott gut ist, hier auf der Seite. Ist hier auch gut? Ist bei euch auch Gott gut? Also muss man darüber meditieren. Gott ist gut. Gott ist gut. Also wenn du einfach darüber meditierst, Gott ist gut, dann ist es so, wie wenn du mit dem kleinen Bohrer einfach in den Boden deiner Seele hineinbohrst und die Freude wird angezapft. Okay. Gott ist gut. Okay. Ja, stimmt. Stimmt wirklich. Gott ist gut, Dieter. Gott ist so gut. Oh, oh Gott ist so gut. So gut. So gut. So gut. So gut. So gut. So unendlich gut. Shababababababa. Hey, shabaramanda karadadadadadadadada. Oh, danke, Herr. Gott ist so gut. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Gott ist gut. Er ist immer noch gut. Er bleibt gut. Es heißt, seine Gnade währt ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Ich lasse den Marcel gerade ein Zeugnis geben. Halleluja. Oh, Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Halleluja. Preist den Herrn. Ach, warum nehmen wir jetzt nicht gerade eine Sammlung ein? Ha? Wie wäre das, oder? Gott ist gut, oder? Ist Gott auch gut, wenn wir eine Sammlung einnehmen? Ich sag dir, Gott ist gut, auch im Bereich der Finanzen. Gott ist gut. Also 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es, er vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben. Amen. Dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also wenn das nicht gut ist, dann weiß ich nicht, was gut ist. Gott ist gut. Gott ist gut. Und er hat Wunder vorbereitet im Bereich der Finanzen. Ich hatte es auf dem Herzen, dass wir heute mal wieder unsere Folie proklamieren für die Wunder im Bereich der Finanzen. Weißt du, wenn wir heute diesen Samen säen, dann wollen wir ihm glauben. Weißt du, wie die Kinder. Wenn wir nicht werden wie die Kinder, dann werden wir das Reich Gottes nicht säen. Und ich bin immer froh, wenn wir diese Folie, können Sie mal einblenden, indem wir diesen Samen heute säen. Ich bin immer froh, wenn wir diese Folie einblenden, dass ich sagen kann, sie stammt nicht von mir, sondern von Colin Urquhart aus England, weil es wirklich einfach kindlich ist. Und ich finde es super. Ja, ich finde nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich finde es super. Weißt du, ich glaube, wir sollen wirklich wie die Kinder sein, auch im Vertrauen, dass Gott gut ist. Also Gott ist gut, das heißt auch, er ist im Geben nicht zu übertreffen. Wenn du Gott was gibst, wird er dir immer mehr geben, als du ihm gibst. Amen. Das ist die Güte Gottes. Weißt du, er ist nicht zu übertreffen im Geben. Das heißt, wenn du heute einen Samen säst, dann brauchst du nicht weinen, sondern dann kannst du dich freuen, weil du weißt, 30-fach, 60-fach, 100-fach von dem, was du jetzt gibst, wird zu dir zurückkommen. Amen. Halleluja. Weil Gott gut ist. Amen. Also lass uns wie die Kinder, lass uns proklamieren, indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden, unvorhergesehene Überweisungen, unerwartete Schnäppcheneinkäufe, das hat meine Frau dazu gefügt. Halleluja. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja. Amen. Halleluja. Preis den Herrn, geben wir Jesus die Ehre. Werden wir geben freudig im Herrn. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, hast du die Möglichkeit zu geben über die angezeigten Infos per Kreditkarte, per PayPal oder per Überweisung. Wenn du hier live vor Ort bist, kannst du den Bar säen oder du kannst eine Verpflichtungserklärung, ich bin ja schon ganz betrunken, halleluja, eine Verpflichtungserklärung ausfüllen und die eine Hälfte tust du rein in den Eimer, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und kannst dann in den nächsten Tagen überweisen. Gott ist gut. Amen. Also gib weiter von seiner Güte und empfang im Glauben umso mehr. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also das scheint gut zu laufen hier. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Okay, ich habe euch noch ein paar Zeugnisse, während ihr die Sammlung einsammelt. Wo habe ich sie denn? Halleluja. Einmal hier aus einem Glory House. Wunderbericht, ja genau. Ein Ehepaar, Teilnehmer im Glory House, erhielt Besuch von einem Mann, der vor einem Jahr einen Bandscheibenvorfall hatte. An diesem Abend sprachen sie über die Ausgießung der Vaterliebe und erzählten von Zeugnissen aus unserer Gemeinde sowie darüber, was sie selbst schon erlebt hatten. Die Glory House-Teilnehmerin bot an, für den Mann zu beten, also der den Bandscheibenvorfall hatte. Der arme Mann konnte kaum ohne Schmerzen sitzen, aber nach dem Gebet verschwanden die Schmerzen. Seine Beine wurden wieder gleich lang. Der kürzere Fuß, der 1,5 Zentimeter kürzer war, hatte wieder die gleiche Länge. Halleluja. Amen. Amen. Preist den Herrn. Das sind Wunder im Alltag. Halleluja. Preist den Herrn. Der Herr begradigte und heilte den Rücken einer Glory House Teilnehmerin vollständig. Der Herr begradigte den Rücken und heilte ihn vollständig von den Schmerzen, sodass sie zum ersten Mal seit 3 Wochen die ganze Nacht ohne Schmerzen durchschlafen konnte. Sogleich merkte sie, dass auch die Schmerzen in den entzündeten Zahnwurzeln aufhörten. Amen. Halleluja. So stark. Preist den Herrn. Und dann haben unsere Mitarbeiter, unsere Angestellten noch was Wunderbares gemacht. Und zwar, wir hatten vor 3 oder 4 Wochen ein Glory House Leitertreffen mit all den Glory House Leitern nah und fern hier von Glory Life. Und da haben wir eine Zeugnisrunde gemacht. Und zwar habe ich sie einfach gefragt, die Glory House Leiter gefragt, was habt ihr in dieser Ausgießung der Vaterliebe Gottes erlebt? Und das hat so mein Herz bewegt, das war wirklich so stark. Also jedes einzelne Zeugnis war echter Hammer. Deswegen habe ich zu Sabrina gesagt, sie soll doch einfach diese Zeugnisse von dem Glory House Leiter treffen, verschriften. Ja, man kann das, indem man die einfach halt runterschreibt. War ein bisschen Arbeit, wie ich gehört habe, aber dafür wird sie ja bezahlt. Ne? Okay. und wirklich so starke Zeugnisse, und ich kann heute unmöglich alles vorlesen, weil es so viele sind, aber ich habe gedacht, ich lese mal vielleicht 2 oder 3 vor, und ich sage auch nicht, wer das war, aber es sind einfach starke Zeugnisse aus der Vaterliebe. Und zwar, jemand hat erzählt, es war am 2. oder 3. Sonntag, als wir hier waren, also 2. oder 3. Sonntag der Ausgießung. Der Prozess ging schon am 1. Sonntag zu Hause auf dem Sofa los. Da musste ich innerlich viel weinen, denn ich bin ohne Mutter aufgewachsen. Der Vater war auch nicht anwesend. Das Thema Waisenkind habe ich schon länger in der Seelsorge bearbeitet, aber es war immer noch präsent. Als ich im Gottesdienst live vor Ort war, wurde ich geheilt. Es bewegt mich zwar immer noch, weil es ja meine Geschichte ist, aber Jesus ist mir begegnet und hat gesagt, du warst nie allein. Ich war immer bei dir. Das ist für mich ein Riesengeschenk. Innerlich habe ich immer gespürt, dass der Schmerz trotz Seelsorge noch da war. Ich habe tief in mir immer ein Loch gespürt. Aber das Loch hat Jesus jetzt gefüllt. Ist nicht stark? Halleluja. Anderes Zeugnis, anderer Glory House Leiter hat erzählt, ich habe erlebt, dass der Strom vieles hochbringt und Klarheit schafft. Es ist wie klares Wasser. Am 1. Sonntag, als Pastor Georg über den Weißen Geist gesprochen hat, dachte ich mir, ja, Ängste, gut, ab und zu habe ich Ängste. Aber ich dachte mir immer, was geht mich das an? Aber plötzlich hat der Herr zu mir gesprochen und ich habe bemerkt, dass mich das volle Kanne betrifft. Mir ist schlagartig alles klar geworden, was mir bisher nicht klar geworden war. Ich hatte einen Bereich, wo ich mich sicher fühlte und keine Angst hatte. Das ist der Bereich Haus, Heim, Hof, Auto. Also mein persönliches Umfeld. Aber alles, was außerhalb davon war, war immer mit Ängsten besetzt. Es hat gereicht, S-Bahn oder U-Bahn zu fahren, da kamen gleich Gedanken, bekomme ich das hin mit dem Ticket oder am Flughafen, Flugreise, volle Katastrophe. Von all diesen Ängsten wurde ich jetzt befreit. Ich weiß nicht, wie dies geschehen ist. Ich frage mich jetzt immer mal, wo ist denn die Angst geblieben? Halleluja, ist das nicht stark? Preist den Herrn. Oder hier, das ist auch sehr stark, Befreiung von Ablehnung. Andere Leiterin schreibt, ich stand letzten Sonntag auch hier vorne am Altar, als wir die Ausgießung der Vaterliebe hatten, und ich wusste gar nicht, was genau passiert. Ich spürte auf einmal einen Schmerz in mir und ich verstand dann, dass dies der Schmerz von Ablehnung war, der immer schon ein Trigger in mir war. Ich sah, wie Jesus auf Augenhöhe, jetzt pass gut auf, ich sah, wie Jesus auf Augenhöhe vor mir steht und mir direkt in die Augen sieht. Und es ging runter bis in die Wurzel. Er zeigte mir alle Lebensbereiche, Lebensphasen, wo ich Ablehnung erlebt hatte. Ich sah all die Menschen vor mir. Ich sah die Wundmale von Jesus und wie das Blut fließt. Richtig frisch fließt, nicht in der Vergangenheit. Diesen Schmerz, den ich da spürte, hat er getragen. Also konnte ich es richtig sehen und ganz neu erfahren. Dann gab es diesen Punkt, da wusste ich, dass es durch ist. Dann gab es da noch ein Loch, welches immer da war, welches aber nicht greifen konnte. Das Loch war dann weg. Es ist jetzt aufgefüllt und zu. Halleluja. Amen. Ist das nicht stark? Halleluja. Danke, Jesus. Ich denke, ich werde in den nächsten Wochen immer mal wieder eins dieser wunderbaren Zeugnisse vorlesen, weil es einfach so ermutigend ist, wirklich aus dem Strom der Vaterliebe Gottes, was Gott da tut. Das ist einfach Der Hammer, Halleluja. Preist den Herrn, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Streck deine Hand aus nach der Sammlung. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der mit Freude gegeben hat. Halleluja. Wenn du noch nicht in der Freude warst beim Geben, dann sag jetzt nochmal, mit Freude. Amen. Okay. Halleluja. Bei einem fröhlichen Geber liebt Gott. Danke, Vater, Herr, dass du uns in allem, alle Zeit, alle Genüge gibst und uns überreich machst zu jedem guten Werk. Danke, dass du die Finanzen deiner Kinder voll im Blick hast, im Zentrum deiner Aufmerksamkeit und dass du dich um jedes Detail kümmerst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt segnen wir noch die Kleidungsstücke. Ach, wisst ihr was? Lasst es nochmal. Das machen wir nach dem Abendmahl, okay? Machen wir jetzt das Abendmahl, weil da habe ich ja schon gesagt, lass uns wirklich während dem Abendmahl heute auch spezifisch wirklich Heilung in Anspruch nehmen, auch gerade da, wo es vielleicht scheinbar bisher länger gedauert hat in deinem Leben, nimm es in Anspruch und dann werden wir im Anschluss die Tücher segnen und die Heilungskraft Gottes da freisetzen. Amen. Halleluja. Seid ihr bereit für das Abendmahl? Amen. Ich habe einen tollen Text für euch aus Kolosser 1, 18. Und hört gut zu, das ist wunderbar. Da heißt es, Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Halleluja, er ist der Erste. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, also wir sind eingeschlossen in diesen Frieden, den er gebracht hat. Obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart, ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm, um euch in die Gegenwart Gottes hineinzubringen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Halleluja, das hat unser Herr, das hat dein Herr für dich getan, für jeden Einzelnen. Er hat alles mit sich selber versöhnt und er hat uns mit ihm versöhnt. Er hat dich, der du böse und fern von Gott warst und ich genauso, hat dich mit sich selber versöhnt. Und wir haben jetzt freien Zugang zu ihm. Wir haben jetzt freie Gemeinschaft, 24 Stunden. Wir müssen keinen Termin bei ihm besorgen, wie beim Arzt. Ja? Sondern wir haben freie Gemeinschaft mit ihm. Und wir sind versöhnt. Und Frieden ist unser Leben. Sag mal, Frieden ist mein Leben. Ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir unseren Frieden bewahren und dass wir uns daran erinnern, er hat uns diesen Frieden gegeben. Durch seinen Tod, durch sein Kreuz hat er uns den Frieden geschenkt. Und wir sind versöhnt mit ihm. Wir sind versöhnt mit dem Vater durch das Blut von Jesus. Halleluja. Und deshalb lieben wir ihn so sehr. Und ja, deshalb dürfen wir jetzt, wie er gesagt hat, in seiner Gegenwart leben. Durch sein Kreuz dürfen wir jetzt in seiner Gegenwart und zwar die ganze Zeit, 24 Stunden leben und dürfen dieses Leben mit ihm genießen. In der Freude, wie wir es hatten und die Freude, die da ist, ja, die mit ihm, weil er der Freudenmeister ist, da ist. Und es heißt, er hat uns heilig und makellos vor sich hingestellt. Das heißt, er hat allen Schmutz, alle Schuld, alle Scham, alles Böse von uns weggewaschen. Halleluja, bist du froh. Du bist weiß gewaschen. Ja, wir haben weiße Kleider von ihm bekommen. Vollkommen reine Kleider. Halleluja. Und das Blut, heißt es reinigt uns ständig von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wir werden ständig von seinem Blut gereinigt. Oh, Halleluja, und sind deshalb ständig in seiner Gegenwart. Er liebt uns so sehr. Und wir leben ständig in der Versöhnung mit ihm. Wir lassen nicht zu, dass wieder Unversöhnlichkeit in unser Herz kommt. Und ich glaube, das möchte Gott auch heute tun, wenn auch irgendwo Unversöhnlichkeit in dir war. Weil er hat Frieden gemacht. Er hat Frieden gemacht mit dir. Und er hat Frieden gemacht mit allen Menschen um sich herum, um uns herum. Natürlich hat das noch nicht jeder angenommen, aber es ist für jeden da. Und vor allen Dingen ist dieser Friede für uns da. Und dass wir in Versöhnung mit jedem einzelnen Menschen leben, das ist sein Wille. Also wenn noch irgendwie, wenn dir jemand gerade kommt und du spürst, boah, mit diesem Menschen lebe ich noch nicht versöhnt. Oder vielleicht mit mir selber lebe ich gar nicht versöhnt. Oder vielleicht mit Gott lebe ich noch gar nicht versöhnt. Dann nimm das jetzt in Anspruch und sag, Herr, vergib mir, wo ich unversöhnt in Unversöhnlichkeit gelebt habe. Und ich mache jetzt Frieden. Ich vergebe, ich lasse los. Und ich danke dir für vollkommene Versöhnung. Halleluja, weil Paulus hat gesagt, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Das ist unser Job. Wir können und sollen mit allen Menschen im Frieden leben. Vielleicht leben nicht alle mit uns im Frieden, aber das ist dann nicht unser Problem. Aber wir leben mit allen Menschen im Frieden und versöhnt. Weil wir versöhnt wurden mit unserem Gott. Halleluja. Und frei sind durch sein Blut. Und dann fließt Heilung in unser Geist, in unsere Seele und in unsere Körper. Und das passiert jetzt. Halleluja. Und ich lade euch ein. Nehmt, hinten sind Tische, drei Tische, hier vorne sind drei Tische. Nehmt euch Saft, Wein, was sein Blut symbolisieren. Nehmt euch ein Stück Brot, den Matzen. Und dann wollen wir das Abendmahl zusammen feiern. Bitte noch nicht essen, noch nicht trinken, sondern lasst uns gemeinsam feiern und den Frieden feiern und die Versöhnung, die wir mit ihm haben, in alle Ewigkeit. Amen. Nehmt euch. Halleluja. Auch ihr zu Hause, ihr seid vollkommen mit uns verbunden, denn ihr habt jetzt schon euch ein Stück Brot geholt und Wein oder Saft. Und dann wollen wir zusammen an unseren Herrn denken, der sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut, damit wir Frieden haben mit Gott alle Zeit. Oh, Halleluja. Lasst uns das Brot hochheben. Das heißt in Lukas 22, 19 folgende. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und Jesus, wir danken dir, Halleluja, dass du deinen Leib gegeben hast in der Blüte deiner Jahre und dass du uns frei gemacht hast, Halleluja, von jedem Fluch, dass du uns frei gemacht hast, von Unfrieden, von Unversöhnlichkeit, von Streit, Herr, von jeder Krankheit. Danke, dass wir durch deine Striemen, die auch dieser Matzen symbolisieren, dass wir durch deine Striemen geheilt sind. Herr, ich danke dir, versöhnt sind mit dir. Aber wir preisen dich von ganzem Herzen. Aber wir loben dich. Danke, Herr, dass jetzt Heilung fließt, wenn wir das Brot, das dein Körper symbolisiert, essen. Herr, ich danke dir. Amen. Lass es uns essen. Halleluja. Und lass uns sein Blut hochheben. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und er sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns einen neuen Bund geschenkt hast. Oh, diesen Bund der Liebe, wo du alles für uns getan hast. Und wir müssen nur Ja sagen. Wir müssen nur sagen, danke, Herr. Und es annehmen. Herr, du bist so gut. Und wir danken dir, dass du uns versöhnt hast mit dem Vater. Dass wir nicht mehr getrennt von dir, dass wir nicht mehr getrennt vom Vater und auch vom Heiligen Geist leben müssen, sondern eins mit dir. Danke, Herr, dass du alle Feinde auch in deinem Blut echt ertränkt hast. Halleluja. Ich danke dir. Oh, wir preisen dich, dass du uns gerecht gemacht hast und heilig und makellos, dass wir heilig und makellos vor dir stehen. Ich danke dir, wir nehmen das in Anspruch. Danke, dass wir gereinigt sind durch dein Blut, dass der Feind nichts mehr an uns findet. Dass seine Angriffe abgleiten an uns. Durch dein Blut, Herr, dass wir völlig eingehüllt sind in dein Blut. Und wir sagen auch heute, Herr, wir leben mit jedem Menschen im Frieden. Herr, wir vergeben jetzt bewusst jedem Menschen, gegen den wir noch irgendetwas hatten, vor dem wir Angst hatten vielleicht oder was auch immer. Herr, wir vergeben und wir lassen los. In Jesu Namen. Herr, so wie du uns vergeben hast, vergeben wir. Halleluja. Ich danke dir für Freiheit. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Und wir segnen jeden Menschen. Halleluja. Wir vergeben auch uns selber, wo wir vielleicht gegen uns selber was hatten. Danke, Herr. Und ich danke, dass wir mit uns selber auch versöhnt sind. Und versöhnt sind mit dir. Durch dein Blut, Herr. Amen. Lass uns sein Blut trinken. Danke, Herr. Wir preisen dein Blut. Wir loben dein Blut. Wir rühmen dein Blut. Wir danken dir, dass wir in Frieden mit dir leben, in Versöhnung mit dir leben, in Freiheit mit dir leben, gerecht, heilig und makellos vor dir stehen. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir preisen dein Werk am Kreuz. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Du bist unser Liebster. Halleluja. Danke, Herr. In alle Ewigkeit. Amen und Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus und danke, Vater. Von ganzem Herzen. Amen. Halleluja. Lass uns gleich die Tücher rüberholen, dass wir gleich, du kannst gleich da nehmen, Schatz, dass wir gleich die Tücher und Kleidungsstücke segnen, auch mit der heilenden Kraft Gottes für alle, die nicht hier sein können. Thierry, willst du mitsegnen? Thierry, willst du mitsegnen? Okay. Halleluja. Für alle, die nicht hier sein können. Wenn du kein Kleidungsstück da reingelegt hast, ist auch kein Problem. Da unten sind Packen mit Tüchern, die du hinten am Büchertisch dir holen kannst. Für 1 Euro, glaube ich. Ja, Selbstkostenpreis. Also, dann kannst du auch ein gesegnetes Tuch mitnehmen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine heilende, wunderwirkende Kraft, die hier in diesem Haus wirksam ist, Herr. Und Herr, im Namen Jesus setzen wir diese Kraft frei, Herr, zu den Menschen, die heute nicht hier sein können, die vielleicht dich noch gar nicht kennen, Herr. Herr, die ein Wunder brauchen in ihrem Körper, Herr, oder in ihrer Seele, oder einen geistlichen Durchbruch brauchen, Herr. Und wir nehmen Apostelgeschichte 19, 11 in Anspruch, wo es heißt, sie nahmen die Kleidungsstücke und Tücher von Paulus und sie legten sie auf die Kranken und Dämonen fuhren aus und die Kranken wurden gesund. In Jesu Namen. Halleluja. Ja, danke, Vater, für Freisetzung und Heilung. Wir danken dir, Vater, dass du jede Kranke heilst und dass dein Name dadurch verherrlicht wird. In Jesu Namen, du bist der gleiche gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du heute noch immer Wunder tust, weil du die Menschen liebst. Und du bist immer noch voll Erbarmen für jeder Einzelne. Alle Ehre gehört dir, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für deine heilende Kraft, die jetzt hineingeht, Herr. Danke auch für deine wirklich dämonenvertreibende Kraft in Jesu Namen. Jeder Dämon weicht in Jesu Namen, der unsere Geschwister oder auch Menschen um uns herum angegriffen hat, in dem Namen Jesu. Und wir setzen vollkommene Heilung, Wiederherstellung, Befreiung frei jetzt in jedem Einzelnen in Jesu Namen. Und dass es nicht wiederkommt, Herr. Wir danken dir, Herr, was du angefangen hast, das vollendest du. Halleluja, du machst ganze Sachen. Amen. Amen. Und Amen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Könnt ihr auf die Seite tun. Lasst uns gerade, wenn ihr steht, bleibt einfach stehen. Lasst uns nochmal alle aufstehen, weil ich habe noch was Wichtiges zum Schluss. Meistens mache ich das schon vor dem Abendmahl, aber ich glaube, auch jetzt ist es noch wichtig für einige hier vor Ort oder auch vielleicht über Livestream, wenn du zuschaust. Also Gott ist gut, das hast du heute gehört. Seine Güte ist ewig, seine Gnade ist ewig. Aber weißt du, es ist wichtig zu verstehen, von Natur aus war jeder Mensch getrennt von der Güte Gottes. Wir kommen nicht auf die Welt in unmittelbarer Verbindung mit der Güte Gottes, sondern wir kommen auf die Welt getrennt von der Güte Gottes. Und das ist die Ursache, dafür ist der Sündenfall. Jesus hat gesagt, die Ursünde, die der Mensch begangen hat, ist, dass wir ihm nicht geglaubt haben, dass wir ihm nicht vertraut haben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und auch, wir haben zwar jetzt schon Abendmahl gefeiert, aber vielleicht bist du trotzdem noch hier und du hast einfach in deinem Leben einfach dieses Empfinden, dass du von Gottes Güte noch getrennt bist, dass du wie abgeschnitten bist von Gott. Und es kann verschiedene Gründe haben, dass das so ist. Das eine kann sein, dass du noch nie ganz bewusst wirklich die Erlösung von Jesus für dich persönlich in Empfang genommen hast. Dass du noch nie bewusst für dich die Vergebung der Sünde in Anspruch genommen hast, sein Blut in Anspruch genommen hast, es dich reinigt und es den Weg für dich frei macht in die Güte Gottes. Oder es kann sein, du hast vielleicht mal eine Entscheidung getroffen, aber du bist im Laufe der Jahre wieder davon weggekommen, von Gott weggekommen, du hast ihm nicht vertraut und deswegen bist du getrennt von Gott, du bist heute Morgen hier getrennt von Gott. Oder aber es ist so, dass einfach Sünde in dein Leben reingekommen ist, Dinge, die dich von Gott getrennt haben und du weißt genau, so wie ich jetzt gerade bin, brauche ich Reinigung, brauche ich wirklich ein Wunder der Verwandlung in meinem Herzen, so dass ich diese Gewissheit haben kann, ja, ich bin eins mit Gott, ich bin im Reinen mit Gott, ich bin im Reinen mit Jesus. Wenn ich heute sterben würde, dann wüsste ich, dass ich bei Jesus und dass ich beim Vater im Himmel bin. Wenn du heute Morgen hier bist, live vor Ort oder wenn du über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, da ist noch dieses Empfinden von Trennung, da ist noch nicht diese Gewissheit der Einheit mit Gott, da ist noch nicht diese Gewissheit der Einheit mit seiner Güte, dann möchte ich jetzt einfach zum Schluss noch ganz persönlich mit dir und für dich beten. Ich möchte einfach die Hand auflegen, möchte mit dir ein Gebet sprechen. Das Wort Gottes sagt, mit unserem Mund bekennen wir zum Heil. Das heißt, ich möchte mit dir ein Gebet sprechen und dann möchte ich dir die Hand auflegen, um das sicher zu machen in deinem Leben, dass du zu Gott gehörst, dass du zu Jesus gehörst, dass du in Verbindung mit ihm bist und dass es nichts mehr gibt, was dich trennt von Gott oder von Jesus. Okay? Und wenn dich das betrifft und du sagst, ja, Pastor Georg, ich möchte gern, dass du da für mich betest und mit mir betest, dann einfach ganz schnell da, wo du bist, streck einfach deine Hand hoch, sodass ich sehen kann. Gib mir einfach ein Zeichen, mein Mikro. Okay, gib mir einfach ein Zeichen da, wo du bist. Streck einfach deine Hand ganz schnell nach oben und sag, okay, hier bin ich. Ja, Gott sieht deine Hand und ich möchte deine Hand auch sehen. Streck sie ganz hoch, sodass ich sehen kann, okay, ist noch jemand da, der sagt, ja, danke für deine Hand, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte gerade jetzt wirklich diese Sicherheit haben, nicht nach Hause gehen, weißt du, du sollst nicht nach Hause gehen, ohne diese Gewissheit in deinem Leben zu haben, dass du angenommen bist, dass du angekommen bist, in der Liebe des Vaters, dass du ohne jegliche Trennung zu deinem Vater kommen kannst und in Verbindung stehen kannst mit deinem Vater. Halleluja. Ist noch jemand da hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte gerne, dass du da mit mir und für mich betest. Ich hab schon Hände gesehen, aber wer ist noch da, der sagt, jawohl, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest. Dann streck einfach noch deine Hand. Manchmal ist es ein bisschen, du brauchst manchmal ein bisschen Zeit, um dich zu entscheiden. Manchmal ist es ein gewisser Kampf im Herzen. Aber trau dich einfach, gib dir einen Ruck. Gott möchte dir begegnen heute Morgen. Du sollst nicht hier nach Hause gehen ohne diese Sicherheit und ohne diese Gewissheit. Ist noch jemand da? Gott ruft jetzt. Er sagt, wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Ja? Wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Du kommst heute zu ihm. Vielleicht sagst du, ja, aber ich will das zu Hause machen, ich will mich nicht outen. Weißt du, Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Deswegen mach es fest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, indem du ihm gerade jetzt ein Zeichen gibst und sagst, jawohl, hier bin ich. Ich möchte das. Jesus, komm in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Nimm diese Trennung von mir und zwischen mir und dem Vater. Nimm es weg in Jesu Namen. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich möchte das? Dann einfach streck noch deine Hand aus. Sag einfach noch, ja, hier bin ich. Okay. Streck es einfach ganz aus, sodass ich sehen kann. Okay. Wenn du über Livestream zuschaust, Gott sieht deine Hand. Du bist mit dabei. Jeder, der hier im Raum jetzt seine Hand gehoben hat oder der einfach spürt, ja, das ist für mich, vielleicht dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, aber wenn du sagst, jawohl, das ist für mich, ich möchte mit dir und für dich persönlich beten. Und deswegen ganz schnell möchte ich dich einfach bitten, komm einfach aus deiner Reihe raus, komm hier zu mir nach vorne, sodass ich dir die Hand auflegen kann und mit dir beten kann. Herzlich willkommen, einfach, kommt einfach ganz schnell nach vorne, gerade jetzt. Jeder, der seine Hand gehoben hat, Halleluja. Kommt einfach nach vorne, traut euch. Jeder, der seine Hand gehoben hat, ich habe hier Hände gesehen. Also komm mal, ja, herzlich willkommen, super. Herzlich willkommen, da war noch jemand. Komm einfach nach vorne, wenn das für dich war, dann komm einfach nach vorne, trau dich einfach. Halleluja, der Thierry hat eine Hand gesehen, nee, doch nicht. Halleluja, okay. Wer hat seine Hand noch gehoben und sollte es hier vorne sein? Dann komm einfach nach vorne, ja, herzlich willkommen. Ja, manchmal braucht es ein bisschen, Halleluja, das ist kein Problem. Herzlich willkommen. Super, herzlich willkommen. Wie heißt du? Nadja. Katja, okay. Wie heißt du? Christina. Okay, Halleluja. Wenn noch jemand da ist und du hast dich noch nicht getraut, nach vorne zu kommen, komm noch dazu. Wenn du über Livestream zuschaust, wir beten dieses Gebet miteinander und dann schickst du uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de und dann nehmen wir mit dir Kontakt auf. Wir wollen dir was Kleines schenken und einfach mit dir Kontakt aufnehmen. Also wenn du über Livestream zuschaust, geh einfach mit da rein. Lass uns einfach zusammen unsere Augen schließen. Und lass uns einfach dieses Gebet laut sprechen. Ich spreche es laut vor und du sprichst es mir einfach laut nach. Sag, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um die Brücke zu bilden zwischen mir und dem Vater. Danke für dein Kreuz, Jesus. Danke für dein Blut. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich nicht geglaubt habe, dass du gut bist und wo ich deshalb gesündigt habe, ohne dich gelebt habe, meine eigenen Entscheidungen getroffen habe. Ich nehme jetzt das Blut Jesu in Anspruch und ich danke dir, Herr Jesus, dass du als mein persönlicher Herr und Erlöser jetzt in mein Herz einziehst und mich zu einem neuen Menschen machst, zu einem Kind Gottes, einem geliebten Kind meines Vaters. Danke, Vater, dass ich jetzt zu dir kommen kann und dass du mich annimmst. Danke, Vater. Amen.